Was wird dann mit Ihnen passieren? Werden Sie dann abgeschoben? Hallo zusammen, willkommen auf Smalltalkers. Ich bin Leonid. Und ich bin Gustavo. Und unser heutiges Thema ist die Dokumentation über Flüchtlinge von Junge Freiheit. Junge Freiheit, das ist eine rechtsorientierte Zeitschrift oder ein rechtsorientiertes Medium, das ein Video erstellt hat zum Thema Einwanderung oder beziehungsweise die Flüchtlingsrouten über das Mittelmeer, insbesondere über Malta und Italien. Der Titel der Doku ist Flüchtlingslüge 2017 und es wiederholt sich doch. Wir haben uns diese Doku sehr kritisch angeschaut, weil es kein Geheimnis ist, dass Junge Freiheit schon ziemlich rechtsorientiert ist und wollten einfach gucken, ob diese Dokumentation reine Propaganda ist oder doch gut recherchierte Informationen enthält. Ausgangspunkt ist, dass dieses Medium Junge Freiheit davon ausgeht, dass die Mainstream-Medien die Situation, die sich vor Ort momentan im Mittelmeer sozusagen ergibt, über die Flüchtlingsrouten von Nordafrika nach Malta und Italien nicht richtig schildert. Deswegen ist dann auch ein Team des Mediums nach Italien und nach Malta gereist, um genau zu eruieren, was sich dort vor Ort abspielt. Was Sie in der Dokumentation zeigen, als erstes ist Malta und die Situation vor Ort, die sich dort mit den Flüchtlingen abspielt. Obwohl Malta erster Ansatzpunkt ist für diese Flüchtlingsrouten, neben der kleineren Insel Lampedusa, die zu Italien gehört, stoßen Sie auf Malta auf relativ wenige Flüchtlinge in der Öffentlichkeit und im Straßenbild von La Valletta, der Hauptstadt, und anderen Städten des Staates. Sie gehen dann zum vermeintlich größten Flüchtlingslager des Inselstaates und finden dort relativ wenige Flüchtlinge vor. Das, was sich dann offensichtlich ergibt, ist, dass Malta sozusagen die Flüchtlinge weitergibt, in Anführungsstrichen, nach Italien. Und zwar genauer gesagt nach Sizilien. Sodass dann zum einen die Flüchtlinge sich nicht dort sonderlich konzentrieren und zum anderen diese sich dort in Malta erstaunlich frei bewegen können und auch im Billiglohnsektor tätig sind und weit unter Minimalgehalt dort arbeiten, um Ersparnisse anzulegen, die ihnen erlauben, möglichst dann auch über privaten Wege, sich selbstständig vielleicht nach Italien aufzumachen. In Anschluss reisen dann die Mitarbeiter von der Jungen Freiheit nach Sizilien, nach Italien. Und dort stoßen sie auf ein ähnliches Phänomen. In den Hafenstädten Siziliens, zum Beispiel Catania, dort, wo sie als erstes eintreffen, erwarten sie eigentlich riesige Flüchtlingsströme, beziehungsweise Flüchtlinge als prägendes Bild dieser Hafenstädte aufgrund der Anzahl der Flüchtlinge, die auch in den Medien publiziert werden. Es sind kaum Flüchtlinge anzutreffen. Sie versuchen dann herauszufinden, was mit den Flüchtlingen passiert und stoßen da auf die Situation, dass direkt am Hafen diese ganz schnell abgefertigt werden und dann per Bus ins Innere der Insel, in abgelegene Regionen transportiert werden. Dann erhalten wir einen Hinweis. Schaut doch mal auf die andere Seite des Hafenbeckens. Und tatsächlich, dort liegt ein italienisches Küstenwachenschiff vor Anker. Pavillons, Polizeiwagen, Busse. Auf dem Weg dorthin begegnet uns ein Bus voll mit Afrikanern. Kurzerhand nehmen wir die Verfolgung auf. Sollen wir mal gucken, wo der hinfährt und ob wir dem folgen können. Der Bus führt uns in die Madonien, ein Gebirgszug an der Nordküste Siziliens. Die Landschaft wird immer gebirgiger und immer menschenleerer. Also die letzte halbe Stunde würde ich sagen, da war eigentlich nur dieser Bus und da waren wir und da waren Wälder und vielleicht noch ein paar Kühe. So, und ja, das war dann doch auch ein bisschen schwierig, so zu tun, als würden wir ihm nicht folgen. Nach 2,5 Stunden hält der Bus plötzlich an und fährt auf ein abgesperrtes Grundstück mitten in den sizilianischen Madonien. Das ist die Bude. Wirklich im absoluten Nirgendwo. Kein Handyempfang, keine Ortschaft in der Nähe, kein gar nichts. Außerdem wird es im Film technisch geschildert, wie diese Maschinerie funktioniert, die Abholung von Flüchtlingen. Es wird gezeigt, dass die kleineren Schiffe von NGOs fast vor der libyschen Küste tummeln und dort die Flüchtlinge abholen und sie dann später auf die größeren Schiffe bringen. Außerdem wird behauptet, dass die Transponder von diesen Schiffen in dieser Zeit ausgeschaltet werden, sodass man diese ganze Aktion nicht genau tracken kann. Jetzt wollen wir es genau wissen. Beauftragen Vesselfinder mit der Erstellung von Bewegungsprofilen der drei Schiffe Sea-Watch 2, CI und Juventa, dem Schiff von Jugend rettet. Über einen Zeitraum von 2 Monaten, Mai und Juni 2017. Hier die Juventa, Anfang Mai. Es geht auf und ab entlang der libyschen 12-Meilen-Zone. Nach Eigenangaben bringen diese NGOs keine Migranten nach Italien, sondern verladen sie überwiegend auf größere Schiffe. Also geht es zur Übergabe nach Norden und dann schnurstracks zurück zur libyschen 12-Meilen-Zone. Dann kein Signal und dann wieder auf und ab an der Grenze zu libyschem Gewässer. Signal aus und so weiter und so fort. Nach Lampedusa und wieder zurück zur 12-Meilen-Zone. Dasselbe bei der CI, ab Anfang Juni und hier etwas stärker beschleunigt. Ebenso die Sea-Watch 2, hier Ende Juni. Und zu guter Letzt alle drei Schiffe über den gesamten Zeitraum von 2 Monaten. Im Zeitraffer zeigt sich ein eindeutiges Schema. Die Schiffe malen ein Muster ins Meer, das keine Fragen offen lässt. Auf den ersten Blick wirkt die Doku schon ziemlich verschwörungstheoretisch, weil das Medium schon ein gewisses Image hat und die Fakten, die dort gezeigt werden, sind schon ziemlich krass. Aber danach haben wir die Schlagzeilen von klassischen Medien gelesen mit den Aussagen von vielen Politikern und diese Aussagen bestätigen einiges, was in dieser Doku gezeigt wurde. Schutz werden zum Beispiel von der österreichischen und von der deutschen Regierung über die entsprechenden Innenminister einige Details tatsächlich bestätigt. Die Kritik aus Österreich stammt dann hier auf den entsprechenden Innenminister Sobotka, der tatsächlich auch behauptet, dass NGOs mit den Schlepperdiensten oder mit den Schleppern in Nordafrika kollaborieren. Wir müssen aber trotzdem unterbinden, dass sogenannte Helfer weiterhin mit ihren Booten in libysche Hoheitsgewässer eindringen und dort die Flüchtlinge von den Schleppern direkt übernehmen. Es ist absehbar, dass sich die Lage zuspitzt, dass das nicht gut geht, so der österreichische Innenminister. Auch ein Mitglied der deutschen Bundesregierung, nämlich Bundesinnenminister Thomas de Maizière, hat sich kritisch zur Rolle der NGOs im Mittelmeer geäußert. Im Moment ist die Instanz, die entscheidet, wer nach Europa kommen darf, eine kriminelle Organisation, die Schlepper. Und das Auswahlkriterium ist das Portemonnaie des Flüchtlings. Die Italiener untersuchen Vorwürfe gegen NGOs, zum Beispiel, dass Schiffe ihre Transponder regelwidrig abstellen, nicht zu Orten sind und so ihre Position verschleiern. Das löst kein Vertrauen aus. Mein italienischer Kollege sagt mir auch, dass es Schiffe gibt, die in libysche Gewässer fahren und vor dem Strand einen Scheinwerfer einschalten, um den Rettungsschiffen der Schlepper schon mal ein Ziel vorzugeben. Weiter ist es so, dass der österreichische Innenminister Sobotka kritisiert, dass die Situation in Italien inzwischen derartig undurchsichtig ist, dass diese Migranten, die in Italien ankommen, weiter wandern, zum Teil dann auch über Österreich. Und Österreich jetzt mit einer gewaltigen Problematik konfrontiert ist. Wörtlich sagt er Folgendes: Wir machen den Brenner zu, wenn die Zahl der illegalen Einwanderer nach Österreich weiter steigt. Binnen 24 Stunden können wir mit Soldaten die grüne Grenze abriegeln und mit Zoll und Polizei scharfe Grenzkontrollen realisieren. Schon jetzt sei ein Drittel der in Österreich aufgegriffenen Migranten nicht in anderen EU-Staaten registriert worden. Das heißt, sie wurden von kriminellen Banden auf illegalen Routen zu uns geschleust. Die Frage, die ich mir stelle, ist, ob es tatsächlich so eine Verschwörung von NGOs ist. Wollen sie tatsächlich diese Situation ausnutzen, um die Finanzierung für sich selbst zu bringen? Oder machen sie das doch aus einem guten Grund und irgendwie aus dem Herz? Mich interessiert, ob diese NGOs tatsächlich verstehen, dass das, was sie machen, nicht eindeutig gut ist und dass es schon sehr grenzwertige Tätigkeit ist. Ich denke, dass Beweggründe der NGOs an sich nicht das Ausschlaggebende sind. Ich würde in Bezug auch auf die Beweggründe eher darauf warten, was die italienische Staatsanwaltschaft vor Ort in Catania dann auch über die Ermittlungen feststellt. welche tatsächlich die Beweggründe waren, ob ein krimineller Hintergrund vorliegt. Bei einigen oder bei allen oder NGOs, die im Mittelmeer vor der libyschen Küste tätig sind. Das Ausschlaggebende ist aber die schiere Zahl, der enorme Anstieg derer, die über diese neue Route über das Mittelmeer nach Europa gelangen. Und dass sich abzeichnet, dass die Balkanroute über das Abkommen mit der Türkei und auch über die etwas restriktiven Einreisebestimmungen vieler Balkanländer inzwischen zum Versiegen kommt, peu à peu, während die Mittelmeerroute sozusagen Haupteingangstour wird für außereuropäische Einwanderung illegaler Natur oder Flüchtlinge. Ein zweiter Aspekt ist, dass Italien offensichtlich auch etwas überfordert ist und Italien selbst sogar angedroht hat, Häfen zu schließen für Schiffe dieser NGOs, weil die Aufnahmekapazitäten in Italien komplett nicht mehr gegeben sind. Das heißt, also Italien schafft es nicht, mit dieser schieren Anzahl klarzukommen. Und ich denke, dass die Regierungen in Deutschland und Österreich erst dann reagiert haben, als sie bemerkten, nicht unbedingt, dass die NGOs dort tätig sind und wie sie dort tätig sind, sondern weil sie von der schieren Zahl offensichtlich sozusagen in einen Schreckenszustand versetzt worden sind. Es sind einfach zu viele, die dann auch über Italien nach Resteuropa weiterreisen wollen. Und hier können wir dann auch darüber sprechen, wie sich dann auch diese neue Flüchtlingswelle in Bezug auch auf die Herkunftsregion der Person zusammensetzt, die auch anders ist als die Herkunftsregion der meisten, die über die Balkanroute eingewandert sind. Im Gegensatz zur Balkanroute, weil über die Balkanroute kamen vor allem Personen aus dem Nahen Osten, Zentralasien und Südasien, darunter auch viele Kriegsgebiete, also Staatsbürger von Staaten, für die tatsächlich ein Asylgrund nach europäischem Recht vorliegt oder vorlag. Bei denen, die über das Mittelmeer nach Europa gelangen, handelt es sich um Personen aus komplett anderen Herkunftsregionen, meistens aus Zentral- und Westafrika und zuallermeist auch nicht aus Kriegsgebieten. Das heißt also, im Gegensatz zu vielen Personen, die über den Balkan einwanderten, 2015 zum Beispiel, liegt bei den Personen, die jetzt momentan über das Mittelmeer nach Europa gelangen, nach europäischem Recht zumindest, kein Asylgrund vor, soweit es mir bekannt ist. Mich interessiert immer noch die Motivation von diesen NGOs und von den Leuten, die diese Leute im Mittelmeer rettet und nach Italien oder Malta bringen, weil ich glaube schon, dass sie denken, dass sie was Schönes und was absolut Gutes machen und mich interessiert tatsächlich, ob Sie schon die negative Seite von Ihrer Tätigkeit begreifen können. Offensichtlich nicht, denn Sie bestreiten ja alle Vorwürfe und setzen voraus, dass es absolut notwendig ist, Todesopfer dahingehend zu verhindern, dass man direkt vor Ort, vor der 12-Meilen-Zone des libyschen Hoheitsgebiets aktiv wird. Das heißt, also das, womit Sie argumentieren, ist, wir holen die Leute direkt ab, in Anführungsstrichen, bevor sie tatsächlich auf hoher See ertrinken. Aber gut, unabhängig davon, ich denke, dass Italien und Österreich nicht aktiv geworden wären, also zumindest jetzt über die entsprechenden Innenminister, wenn es sich nicht um ein numerisches Problem handeln würde. Es sind einfach immer mehr Personen und es zeichnet sich ab, dass sich hier eine ähnliche Krise vielleicht entwickeln könnte wie 2015 über den Balkan. Soweit ich das verstanden habe, haben viele Leute, die jetzt neulich in Europa sind, kein Asylrecht nach europäischem Gesetz. Und was wird dann mit ihnen passieren? Werden sie dann abgeschoben? Das bringt auch kein gutes PR, kein gutes Image für die Regierung. Was glaubst du? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, weil ich denke, dass die meisten europäischen Länder, die meisten Mitgliedstaaten der Europäischen Union nach wie vor sich mit den Nachwirkungen der Ereignisse 2015 und 2016 beschäftigen und jetzt schon direkt aktiv werden wollen, um ein neues Problem ähnlicher Natur über das Mittelmeer zu verhindern. Das bedeutet, wie jetzt verfahren wird, ob tatsächlich ein Bleiberecht ermöglicht wird von den europäischen Ländern, abgesehen von einem Asylgrund oder nicht, ist, glaube ich, nicht klar definiert. Und das ist immer noch nicht klar definiert bei vielen Personen, die auch 2015 und 2016 nach Europa eingewandert sind. Das heißt, es ist nicht vorauszusehen, wie sich das entwickeln wird. Und was glaubt ihr? Findet ihr die Tätigkeit von NGOs eindeutig positiv? Oder denkt ihr, dass die NGOs mit ihrer Tätigkeit und das massive Auftreten das Problem zum Teil auch verschärfen? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, bitte hinterlasst uns ein Like. Abonniert unseren Kanal und klickt auf die Glocke, um kein neues Video zu verpassen. Danke und ciao. Danke, ciao.